überholten sie einen Einheimischen im Manchester United-Trikot Rückennummer 8, Rooney, der ein prächtig geschmücktes Kamel am Zügel führte. »Das Kamel für meine Schwiegertochter«, sagte Sanford. »Sie wird zum Altar reiten.« »Auf einem Kamel?« fragte Preising. »Ja, auf dem Rücken eines Kamels«,